ging heut morgen übers Feld, zaun auf den Gräsern hin, sprach zu mir der lustge Fink, ei du Geld. Guten Morgen, ei Geld, du, wie es nicht eine schöne Welt, schöne Welt. Die Welt gefällt. Auch die Glockenblumenfeld hat mir lustig guter Ding, mit den Glöckchen klinge, klinge, klinge, klinge. Ihren Morgengruß geschellt, wie es nicht eine schöne Welt, schöne Welt. Fängt auch mein Glück wohl.